Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3. 309 an Schiller. Ich bin sehr erfreut, dass wir gerade zur rechten Stunde den Aristoteles aufgeschlagen haben. Ein Buch wird doch immer erst gefunden, wenn es verstanden wird. Ich erinnere mich recht gut, dass ich vor 30 Jahren diese Übersetzung gelesen und doch auch von dem Sinne des Werks gar nichts begriffen habe. Ich hoffe, mich bald mit Ihnen darüber weiter zu unterhalten. Das Exemplar ist nicht mein. Voss hat mir einen sehr artigen Brief geschrieben und kündigt mir seine Arbeiten über die alte Geographie an, auf die ich sehr verlange. Sowohl der Brief als das Kuvert versprechen ein paar homerische Karten, die ich aber nicht finde. Vielleicht kommen sie mit den ovidischen Verwandlungen. In diesen Tagen, da ich mich seiner homerischen Übersetzung wieder viel bediente, habe ich den großen Wert derselben wieder aufs Neue bewundern und verehren müssen. Es ist mir eine Tournüre eingefallen, wie man ihm auf eine liberale Art könnte Gerechtigkeit widerfahren lassen, wobei es nicht ohne Ärgernis seiner saalbaderischen Widersacher abgehen sollte. Wir sprechen mündlich hierüber. Dass wir den Ertrag von Lenzens Mumie auf die Karte von Palästina anwenden wollen, ist mir ganz recht. Doch will ich noch einen Augenblick innehalten, bis ich sehe, ob auch mein Moses wirklich fertig wird. Bisher hatte ich mich von der Idee Italiens fast ganz losgemacht. Jetzt, da die Hoffnung wieder lebendig wird, so sehe ich, wie nötig es ist, meine Kollektaneen wieder vorzunehmen, zu ordnen und zu schematisieren. Den 15. dieses denke ich wieder bei Ihnen zu sein und eine Zeit lang zu bleiben. Heute bin ich von einer zerstreuten Woche noch ganz verstimmt. Leben Sie recht wohl und erfreuen sich der freien Luft und der Einsamkeit. Weimar am 6. Mai 1797. G.